Sie hören auf 103,4 MHz, Radio 100, demnächst mit neuem Programm. Kleine Irritation, das Journal in 3 geht weiter, aber dies war die neueste Meldung aus der Potsdamer Straße. Dass Berlins anderes Radio mit Namen Radio 100 vor der Pleite steht, geistert ja schon seit ein paar Wochen durch die Presse. Tag für Tag hat sich jedoch die Situation verschärft. Heute Morgen nun hingen Plakate an der Tür, die verkündeten, dass Radio 100 Konkurs angemeldet hat. Niemand kommt in den Sender hinein, auch nicht die ehemaligen oder noch immer Beschäftigten. Angeblich haben die Schuldner, die Banken also, schon ihre Hände auf die Geräte gelegt. Ins Journalstudio ist jetzt mein Kollege Günther Herke gekommen, der heute Morgen auch vor verschlossenem Sender dort stand. Wie sah es denn aus? Wie war die Stimmung? Oh, es war schon etwas aufregend. Ich arbeite ja im selben Haus, habe also intensiven Kontakt eigentlich zu Radio 100. Und heute Morgen dieses Schild hat uns alle schon etwas verstört. Und im Laufe des Tages kamen dann die ersten hartgesottenen Fans von Radio 100, um sich selbst ein Bild über die Situation zu machen. Aber es überwog eigentlich ein bisschen Ratlosigkeit. Tatsächlich soll es so sein, dass drinnen schon sozusagen die Kuckucks hängen, weil Banken und Gläubiger sich ein paar Faustpfänder sichern wollen. Aber die Fans, die kamen, es waren eben doch immer noch zu wenige, genauso wie Radio 100 offensichtlich zu wenige Hörer bisher hatte, um ausreichend Werbeeinnahmen zu erzielen, um sein Überleben zu ermöglichen. Zu den Hintergründen, es gibt ja inzwischen 2 Bewerber, die bei Radio 100 einsteigen wollen, mit sehr unterschiedlichen Konzepten. Ja, eigentlich sah es Ende Januar aus, als würde diese Transaktion ziemlich glatt über die Bühne gehen. Damals gab es nur den einen Bewerber, nämlich die französische Senderkette Nouvelle Radio Jeunesse, Energie. Und der Kabelrat, also die Lizenzbehörde in Berlin, hatte auch schon einer Übernahme von, ich glaube, 38% der Anteile von Radio 100 durch Radio Energie zugestimmt. Auf diese Weise wäre dann eine Fortführung und ein Ausbau des Sendebetriebs sogar möglich gewesen. Denn die Mitarbeiter von Radio 100 haben ja in den letzten 4 Jahren, immerhin so lange existiert dieser Sender ja schon, unter teilweise grauenhaften Bedingungen arbeiten müssen, ohne Honorare. Sehr viel Idealismus war im Spiel. Aber aus dieser erhofften finanziellen Sanierung durch diesen französischen, man muss schon sagen, kommerziell orientierten Sender wurde nichts, weil vor 4 Wochen dann plötzlich Teile von Radio 100, 2 der 4 Gesellschaftergruppen, den Beschluss aufhoben und also diese Medienfusion mit den Franzosen faktisch aufkündigten. Denn in letzter Minute war dann die Mediengruppe Schmidt und Partner auf den Plan getreten, die sich plötzlich auch für die Anteile interessierte. Und dann sagte plötzlich ein Teil der Radio 100 Mitarbeiter, also der Mitarbeiterverein und der Toleranzverein, wo das Schwulenradio Eldoradio hintersteckt, nein, Radio Energie ist out und den Zuschlag bekommen Schmidt und Partner. Wenn Radio 100 jetzt den Konkurs anmeldet, heißt es ja auch, dass ihnen die Lizenz entzogen wird. Das würde es schon bedeuten, weil Konkurs... Das heißt, es ist ein endgültiges Aus. In dem Moment, wo der Konkurs eröffnet wird, erlischt praktisch ja die Gesellschaft Radio 100, bestehend aus den 4 untereinander heftig verfeindeten Gruppen. Und damit erlischt auch die Lizenz. Das bedeutet, die Lizenz müsste neu ausgeschrieben werden und da können sich natürlich auch die verfeindeten Gruppen individuell mit den jeweils von ihnen favorisierten Partnern neu drum bewerben. Hat Radio 100 da jetzt in der neuen gesamtdeutschen Situation überhaupt noch eine Chance? Es wird auch in Berlin immer schwieriger als Privatradio, auch als öffentlich-rechtliches Radio, aber Radio 100 ist ja ein Privatradio, was sich aus Werbeeinnahmen finanziert, immer schwieriger, sich auf dem Markt zu behaupten. Einerseits fallen jetzt demnächst ein paar Sender weg, der DDR, ehemalige DDR-Staatsfunk wird abgeschafft, aber der Kabelrat hat also auch schon 2 neue Lizenzen für 2 weitere Privatradios in Aussicht gestellt. Das heißt, der Wettbewerb wird härter und ja, ein linksalternativer Sender bräuchte schon kräftige Kapitalgeber, um in dieser Konkurrenz zu überleben. Günther Herke, Sie werden uns weiter über Radio 100 auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für diese Nachricht.